Der Autor Matthias Caro wurde 1978 in Hannover geboren. Er studierte Tontechnik und Journalistik. In dem schönen Ort Hildesheim hat er den letzten Schliff seiner medialen Ausbildung bekommen. Matthias Caro hat für sein Alter schon ein ziemlich großes Oeuvre vorzuweisen. 3 Hörspiele beim WDR, ein selbstproduziertes Hörspiel, jüngst auch Wurfsendungen für Deutschlandradio Kultur. Bereits 2008 erschien sein erster Roman Rodaks Köter, der in einer Stadt im Norden unseres Landes spielt. In Hannover ist sein neues Hörspiel angesiedelt, das er für Deutschlandradio Kultur geschrieben hat. Es handelt vom 60. Geburtstag des Flugpioniers Karl Jatho. Jatho hat es wirklich gegeben und in Matthias Caros Fantasie war er mit 60 Jahren immer noch mit dem Kopf ziemlich in den Wolken. Sein 60. Geburtstag fiel auf den 3. Februar 1933. Karl Jatho starb am 8. Dezember 1933, also heute vor 77 Jahren. Ob manche der Figuren, die in Matthias Caros Hörspiel sprechen und singen, trommeln und krächzen, wirklich in Jathos Kopf existierten, das bleibt jetzt Ihrer Fantasie überlassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Überlassen Sie sich der seltsam versponnenen Welt eines alten Fliegers im Jahr 1933. Bei der friedlichen Mühle. 3, 2, 1. Los! Flieg schon, du blödes Ding! Flieg! Flieg! Er fliegt, Karl! Er fliegt tatsächlich! Schau doch! Ja, er fliegt! Er fliegt! Juhu! Ja, er fliegt! Er fliegt! Mein lieber Jatho! Ja, er fliegt, Jatho! Er fliegt! Aber schlaf weiter! Schlaf tief und fest! Schlaf wie die indischen Enten in dem kleinen Schuppen vor deinem Fenster! Schlaf wie Ikarus mit seinen lahmen Flügeln unter der Sonne. Schlaf, Jatho. Schlaf weiter. Der Mond der fliegenden Enten. Hörspiel von Matthias Caro. Musik Jakob Diehl. Mutter, was ich gefunden habe. Ein Vogel. Das ist ein toter Rabe, Karl. Ein Rabe. Sein Körper war noch ganz warm, als ich ihn gefunden habe, Mutter. Darf ich ihn zeichnen? Bitte. Ach, mein kleiner Karl ist ja ganz aussässig. Bitte. Na schön, aber dann müssen wir ihn auch beerdigen. Unterm Flieder, Mutter, wo wir auch die Katze verbuddelt haben. Unter dem Flieder. Lieber Gott, bitte nimm diesen kleinen Raben, den ich erst nach seinem Tod auf den Namen Leonardo Gall getauft habe, in ein großes Himmelreich auf. Mach deine Tore weit auf. Mach deine Tore weit auf. Und bitte flieg ihm entgegen. Er schafft es sonst nicht. Amen, Karl. Amen. Amen. Amen. Die 7. Morgenstunde. Von der Lister Kirche schlägt die Uhr die 7. Morgenstunde. Können Sie sie hören? Ja, aber psst, die Welt schläft. Die Enten schlafen. Und selbst der unermüdliche Jatho schläft noch. Waagerecht. Seeräuber. 6 Buchstaben. Korn. Mit einer Pfeife in der Hand sitzt Sitting Bull vor einem Lagerfeuer und meditiert über einem Kreuzworträtsel. Kassenbeamter, 22 senkrecht, Rennland, ja. Das Wetter fast wie damals. Ziemlich kühl und trüb. Dichter Nebel liegt über dem Garten von Jatho. Schon seit Tagen Wind aus Süd und Südwest. Regenschauer. Senkrecht, Geweihträger? Auch 6 Buchstaben. Nur die rote Flagge am alten Jato-Schuppen macht hin und wieder Wehversuche. Aber Rabegall vergaß. Sie können es ja nicht sehen. 6 Buchstaben. Wa-pi-ti. Ja. Ach ja. Ich heiße Gall. Rabe Gall. Manche meiner toten Freunde nennen mich auch den Geist von Crazy Horse. Oder den Geist von Sitting Bull. Ich aber bevorzuge den Namen meiner lebenden Ahnen. Haukola. Mond der fliegenden Enten. Haukola. Ganz wie es beliebt. Wichtig an diesem nebligen Morgen in Jatos Garten ist nur, ein roter Wimpel bedeutet, es wird bestimmt geflogen. Ich bin von Kopf bis Fuß. Lauschen wir also bis dahin den Stimmen der Lebenden wie Toten in Jatos heillosen Träumen. Und sonst gar nichts. Mit Kraft, ohne Kraft. Träum nicht, Karl. Komm ins Wasser, es ist herrlich warm. Sofort, Olga. Ich will nur noch schnell etwas notieren. Heute Scharen von Möwen beobachtet. Karl! Gestern einen Storch im Schwebeflug über der Kirche gesehen. Karl! Wie Zeichnungen bei Lilienthal. Aufwärts mit Kraft, abwärts ohne Kraft. Karl, bist du beisammen? A, leicht. B, einfach. C, stabil. D, sicher. E, Karl! Billig. Ja, billig. Die Grundbedingungen eines jeden Flugzeugmotors. Herr Stegemann hat sich für Punkt 8 Uhr... Karl! Ja, Olga? Der Verleger Paul Stegemann wird jeden Moment läuten. Und du, wie ich sehe, hast du nichts Besseres zu tun, als zu schlafen. Ich war wieder der kleine Junge, der ich einst... Olga? Hier ist dein Rollstuhl, Karl. Da sitzt ein Rabe. Da. Vor dem Fenster. Karl, in 5 Minuten bin ich zurück. Und dann hoffe ich, jenen Mann vor mir zu sehen, den ich seinerzeit geheiratet habe. Mich, Olga. Nein, Karl. Den unbeirrbaren, den unbeugsamen, den vaterlandsliebenden Flugpionier. Karl Jato aus Hannover. Hier, die Post. Ikaros lebt. Ja, Ikaros, Olga. Ich wusste es doch. Leonardo. Leonardo Gall. Über eine Wüste zu fliegen. Kannst du mich sehen, Jato? Du schaust herüber. Hier in dem morschen Flieder hockt Rabe Gall. Hier. Ach, du träumst, Jato. Du siehst schon Gespenster. Ich kann dich sehen, Jato. Auch wenn dichter Nebel die Sicht verhüllt. Durch das Fenster kann ich dich sehen. Der tote Rabe Gall kann dich sehen. Das zerwühlte Bett. Die Geburtstagsbriefe neben dir. Sehr geehrter Herr Jato, zu Ihrem heutigen Geburtstage, an dem Sie das 60. Lebensjahr vollenden, spreche ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche aus. Und da, Yato, im Nebel, dein Schuppen, dein Flugzeug, deine Kathedrale. Rabe Gall kann sie sehen. Die Kathedrale am Tage ihres ersten Luftsprungs. 18. August 1903. Die Stadt kann stolz darauf sein, Sie, einen der ersten Pioniere des Flugwesens, zu ihren Bürgern zählen zu können. Hoffentlich bessert sich Ihr gesundheitlicher Zustand, damit Sie künftig weniger von Krankheit geplagt sind. Oberbürgermeister Dr. Menge, warum verschränkst du jetzt die Arme vor der Brust, Yato? Ist dir kalt? Ja? Na, dann wärm dich besser an Sitting Bulls erloschenem Feuer. Elli, meine kleine löwenherzige Elli. Liebster Onkel Karl, alles erdenklich Liebe zu deinem 60. Geburtstag. Wie du vermutlich aus der Zeitung erfahren hast, bin ich unversehrt nach Deutschland zurückgekehrt. Es ist merkwürdig, was es heißt, zum ersten Mal ganz allein 700 Kilometer über eine Wüste zu fliegen, wo es nichts gibt, kein Haus, keinen Wasserlauf, nicht den kleinsten Pfad, gar nichts. Jetzt siehst du glücklich aus, Yato. Woran denkst du? An jenen Tag? Deinen Tag? Nach einiger Zeit neigt man zu Gehörhalluzinationen. Man hört bei dem Motor irgendeinen unregelmäßigen Ton heraus, der tatsächlich gar nicht da ist. Der tatsächlich gar nicht da ist. Auch ich bin tatsächlich gar nicht da, Yato. Du hast mich begraben. Nach dem Engel des Herrn, kannst du dich erinnern? Eine diffizile Frage. 15. Stadt an der Donau. Aber lassen wir den alten Kaffeesatz, Yato. Sitting Bull sitzt noch immer vor seinem Lagerfeuer am kleinen Gartenteich. Er zieht genüsslich an seiner Pfeife und bläst den Rauch in den morgendlichen Himmel. Drei Buchstaben. Das Feuer ist erloschen und Sitting Bull sieht jetzt alles. Die Büffelherden, Little Big Horn, Death Valley. Vielleicht sieht er auch schon die Toten von Wounded Knee vor sich. Vielleicht sieht er dich, Yato. Vielleicht. Wer weiß? 27. Kirche eines Bischofssitzes. 10 Buchstaben. Kannst du mich sehen, Yato? Du schaust herüber. Hier, in dem morschen Flieder, huckt Rabe Gall. Hier. 10 Buchstaben. Yato, deine Frau tritt aus dem Haus. Da. Sie bleibt auf der Terrasse stehen und blickt hinaus in den nebligen Garten. Wie blind schaut sie in Richtung Fliederbau. Nein, in Richtung Sitting Bull. Eine schmale Rauchsäule steigt aus der Asche in den Himmel auf. Haukola! 10 Buchstaben. Eine diffizile Frage. Natürlich ist es als Frau eines berühmten Mannes nicht immer leicht, aber das verstehen Sie doch. Ach, da haben Sie es. Ich bin von Kopf bis Fuß. Sie geht durch das feuchte Gras. Im Nebel ist sie kaum zu sehen. Frau Yato, das neue Buch über Ihren Mann trägt den erhebenden Titel Ikaros lebt. Wie Sie das so schön sagen. Die neueste Reklame. Elektrisiere dich selbst. Huch! Ruhig, Olga, ruhig. Co. Mir ist, als hätte ich... Nein. Als würde dort ein Feuer... Rauch. Nein. Meinem Mann geht es gut. Schnurrbart. Nein. Wissen Sie, er ist ganz wie früher. Redselig, umständlich, weitschweifig. Streng reell. Ja, so ist er. Frau Jato, reden wir über... Die neueste Reklame am Aeroplan. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh, Reklame. Na, wer wird denn um diese Zeit? Soll's doch läuten. Man kommt einfach nicht mehr zur Ruhe, Herr... Hau Cola. Kirche eines Bischofssitzes. Herr Hau Cola. Das ist nicht immer leicht, mein Herr. Das dürfen Sie schreiben. Das dürfen Sie schreiben. Sie sind unsichtbar. Streng reell. Streng reell. So, kommt, kommt, kommt, ihr kleinen Mistviecher. Kommt, Bulle, Bulle, Bulle, Bulle. Hey, Kartoffeln und Regenwürmer. Na dann eben nicht, ihr kleinen Teufel. Zum Henker mit euch. Zehn Buchstaben. Zehn Buchstaben. Selbstverständlich. Zehn. Wie bekannt ist, war Major Percival der Erste, der an seinem Luftschiff eine wirksame Reklame anbrachte. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Zehn Buchstaben. Ich bitte Sie, mein Mann ist Pionier der Luftfahrt und ehemaliger Kunstradfahrer und keine Kathedrale. Hey, hey, hey, hey, hey, Hau Cola, Sitting Bull, zehn Buchstaben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Cut. 6, 7, 8, 9 und die 10. Nach dem Engel des Herrn. Meine Kathedrale. Baujahr 1903. Tragfläche 3 Decker. Gesamtflächeninhalt 48,32 Meter mal Meter, Spannweite 7,5 Meter, Fahrwerk Stahlrohrrahmen, 5 Räder, Bugrad lenkbar, Fahrwerkrahmen kippbar. Wie heißt es doch so trefflich, Jato? Das einzig Gefährliche am Fliegen ist die Erde. In diesem Sinne, Jato, Glück ab. Ich komme zu dir. Höhensteuer. Über den Tragflächen angeordnet. Steuereinrichtung. Lenkstange für Höhen- und Seitensteuer. Da bin ich, Jato. Da bin ich. Jato. Was? Wer? Oh Gott. Guten Tag, Rabe. Herzlichen Glückwunsch, Jato. Da bist du, Rabe Gall. Ich habe dich schon so lange gesucht. Wo bist du gewesen? Wir wollen fliegen, Jato. Fliegen? Du kannst fliegen, aber ich nicht. Öffne das Fenster und fass meine Füße. Ja, aber... Und dann halte dich fest und gib Acht. Bevor wir fliegen, rufe ich deinen Namen. Was? Warum? Damit du nachher lachen kannst, Jato. Ich möchte immer, dass du lachst. Lachen? Jato. Zur Feier des Tages. Heil Hitler, Herr Stegemann. Pünktlich wie die Maurer. Guten Tag, Frau. Frau? Jato. Ja. Frau von Karl Jato, dem Flugpionier, dem Erbauer der Kathedrale. Aber was sage ich, Herr Stegemann, das wissen Sie ja alles. Aber kommen Sie doch erst mal rein, Herr Stegemann, Sie sind ja ganz nass. Direkt aus Berlin, wie ich hörte. Ein scheußliches Wetter. Selbst der Mond steht noch am Himmel. Pfui Teufel. Danke, Frau Jato. Silbergeul, mein Name. Aber, meine Liebe. Dürfte ich mich nun gewissenhaft zu Worte melden? Paul Stegemann. Ach, Herr Stegemann, da haben Sie eine ehrbare Frau ganz gehörig genasweist. Das macht man doch nicht. Nun gut, ich will zur Feier des Tages einmal nicht so sein. Wusst ich doch, Frau Jato. Sie sind eine Frau von Schrot und Korn. Silbergeul, Herr Stegemann. Mein Mann wird jeden Augenblick soweit sein. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, gern, Frau Jato, gern. Vollkommener Wahnsinn, Paula. Sagten Sie etwas? Nein. So, echter Machwitz-Kaffee, Herr Stegemann. Der mit den drei Mohrenköpfen. Zur Feier des Tages, Sie verstehen? Ja. Ikaros lebt. Nicht wahr, Herr Stegemann? Zur Feier des Tages. Zum Wohl. Ah, ja. Auf Ihren Mann, Frau Jato. Auf unseren Reichskanzler, Herr Stegemann. Er hat mir persönlich sein Bedauern ausgedrückt, dass er zur Einweihung des Denkmals für meinen Mann nicht anreisen konnte. Die Reichsgeschäfte binden ihn doch zu sehr in diesen Zeiten. Wo Sie recht haben, haben Sie recht, Frau Jato. Auf Ihren Mann und den Reichskanzler. Ich werde einmal nach meinem Mann schauen, Herr Stegemann. Sie als Verleger unter des Führers Gnaden haben schließlich nicht alle Zeit der Welt. Nicht wahr, Herr Stegemann? So wollen wir es machen, Frau Jato. Ich werde in der Zwischenzeit schon einmal die Fahnen ausbreiten. In diesen Zeiten muss man Farbe bekennen. Nur zu, Herr Stegemann, nur zu. Ich habe unsere schon heute Morgen gehisst. Heil Hitler! Der 18. August 1903. Erster Teil. Los! Lauf, Karl! Lauf, Karl! Lauf schneller! Kannst du es sehen, Jato? Er fliegt, Karl! Er fliegt tatsächlich! Der 18. August 1903. Schau doch! Tief unter mir, auf der Heide bei der friedlichen Mühle, juhu, mit ihren lahmen Flügeln, summt und surrt es. Bei der friedlichen Mühle. Menschen und Kutschen, Frühaufsteher und Nachtbummler, verkaterte Gesichter und frische, blühende Wangen. Damen in weißen Kleidern mit männlichem Schutze. Väter mit mehreren Jungen und einem Drachen aus Papier. Drei, zwei, eins, los! Der starke Wind hat sich gelegt, Jato. An deinem Schuppen werden die Seitentüren herausgeschoben und das Mittelbrett über den Graben gelegt. Mein Schuppen. Im Nu hat sich vor der Bretterwand eine nach Hunderten zählende Menge versammelt. Man fährt den eleganten Flugapparat aus dem Schuppen. Meine Kathedrale. Du, Jato, der Aviatiker und die Monteure schieben den Aeroplan bis auf die Startlinie. Jato, da träumt er schon wieder, unser Pionier der Luftfahrt. Meine Kathedrale. Geschwindigkeit muss größer werden. Mein Hinterrad bricht. Schwerpunkt nach vorn. Nach vorn. Calciumcarbid schwamm im Ansaugrohr. Karl, mein Gott. Olga. Du bist ja immer noch im Bett. Weißt du, beim Stellen des Horizontalsegels hebt sich vorn der Apparat und kippt nach hinten. Karl, willst du mich restlos blamieren? 2 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet und du willst du alles kaputt machen? Olga, entschuldige bitte. Ich bin schon da. Hilf mir doch bitte eben in den Rollstuhl. Jetzt vermassel es nicht, Karl. Deine Windel schnell. Wir fliegen schon, Herr Stegemann. Wir fliegen schon. Der 18. August 1903. Zweiter Teil. Du lässt dich auf deinem Sitz nieder. Ich kann dich sehen, Jato, wie du die Höhen- und Seitensteuerung und die Stabilisationsflächen prüfst. Nun wird der Motor angeworfen. Er hat noch keine rechte Lust. Ab und zu eine Fehlzündung. Man lockt. Das Benzin tröpfelt. Da surrt der Propeller. Ein Wink des wagemutigen Fliegers und der Aeroplan fährt an. Sausend geht es 40 Meter vorwärts. Und langsam und leicht hebt sich der Aeroplan in die Höhe empor. Und droben aus der klaren Luft dringt jetzt des Propellers Geräusch. Der erste Motorflieger der Welt. Getreu bis in den Tod, Herr Stegemann. Darf ich vorstellen, mein Mann Karl Jato, Pionier der deutschen Luftfahrt. Sehr erfreut, Herr Jato. Alles erdenklich Gute zu Ihrem Geburtstag. Stegemann. Paul Stegemann, Karl, Verleger unter Führers Gnaden. Was? Verlegen Sie doch gleich, Herr Stegemann. Bücher. Richtig, Herr Stegemann. Ihre Bücher haben mein Mann und ich schon gelesen. Nicht wahr, Karl? Aber setzen Sie sich doch, Herr Stegemann. Ich sitze, Frau Jato. Ich sitze. Und hier, wie ich sehe, das Buch. Die Fahnen. Die Fahnen. Ein Mann der Tat sind Sie, Herr Stegemann. Ganz wie mein Karl. Erbauer einer luftigen Kathedrale. Meine Kathedrale. Grundsegel 7,50 Meter mal 3,50 Meter. Mittelsegel 7 Meter mal 3,20 Meter. Horizontalsegel 4,50 Meter mal 2,10 Meter. Vertikalsteuersegel. Die Nerven, Herr Stegemann. Die Nerven haben ihn seit ein paar Wochen fest im Griff. Sehen Sie seine Augen. Verwindung. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Anfahrtsgondel. Lenkvorrichtung. 12 PS Motor. Luftschraube 2,56 Meter. Und soll ich das Fenster öffnen, Herr Jato? Jato. Was war das? Ihr Name, Jato. Gefällt Ihnen Ihr Name nicht, Herr Jato? Doch, doch, lieber Herr Stegemann, sehr. Das war der Rabe. Als der Rabe vom Fenster aufgeflogen ist, hat er meinen Namen gerufen. Aber das ist doch so lange her. Auf Ihr Wohl, Herr Jato. Und den Raben. Was soll das, Herr Stegemann? Das Buch, Herr Jato. Das Buch, darum bin ich hier. Das Buch? Ganz recht, ich bin Ihr Verleger, Herr Jato. Und als Verleger bleibt einem nur wenig Zeit. Aber ich will Ihnen dennoch freudige Genesungswünsche überbringen. Genesungswünsche? Wissen Sie was, Herr Stegemann? Es ist komisch, aber ich habe vor ein paar Tagen den Tod gesehen. Meinen Tod. So. Deshalb also die Geschichte mit dem Raben. Nein, Herr Stegemann, nein. Nee. Aber ich will es Ihnen sagen. Herr Jato. Ich stand im Wasser. Vielleicht 10 Meter vom Sandstrand entfernt. Einige Eingeborene saßen am Ufer, rührten sich aber nicht. Warten Sie, Herr Yato, warten Sie. Wissen Sie, ich habe eine Überraschung für Sie organisiert. Eine Überraschung? Einen Wilden von der hiesigen Völkerschau. So, einen Wilden. Wissen Sie, was der Wilde zu mir sagte? Nein, er sagte, mit dem Mond der fliegenden Enten auf seiner Schulter säße er im Garten von Yato. Mit dem Mond der fliegenden Enten. Aufmerksam und agil, aber flugunfähig. Sitting Bull sitzt noch immer vor seinem erloschenen Lagerfeuer und singt. Aus dem dichten Nebel treten drei indische Laufenten hervor und umkreisen die müde Rauchsäule. Sitting Bull erhebt sich vom Boden. Ho, ho, ho! Was sagt ihr da? In der Frühe des Morgens radelt euer Herr hinaus. Wer? Karl Yato, Sitting Bull. Magistratssekretär aus Hannover, Deutschland. Ein zu ernster Arbeit wenig befähigter Beamter, wie seine Vorgesetzten schreiben, soll 1903 angeblich als erster Mensch überhaupt mit einem Motordrachen geflogen sein. Ah, der unermüdliche Yato. Zu seinem Schuppen. So, um in die Tat umzusetzen, was er nachts erdacht hat. Haukola! So steht es geschrieben, Sitting Bull. Nur wenige Stunden sind es, die dem Aviatiker zur Verfügung stehen. Denn um 8 Uhr beginnt der Dienst im Büro. Haukola, ein Teufelskerl, euer Herr. Ein Teufelskerl. Ja, ein wahrer Vampir. Aber ich will euch die weisen Worte des großen Schwindlers und Lehrers der Weisheit, Iktomi, überbringen, welcher einst zu Sitting Bull sprach, während er die Gestalt einer Spinne annahm und ein Netz zu spinnen begann. So steht es geschrieben, Sitting Bull. So steht es geschrieben. Beim Flughelden Yato zu Haus. Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Walter Lampe und ich komme, um dem Flugmeister, dem Flugpionier Karl Yato im Namen der Segelfluggruppe des Realgymnasiums zu Hannover zu gratulieren. Im Namen meines Mannes möchte ich mich bei Ihnen und Ihrer Segelflugschule bedanken, Herr Lampe. Doch leider ist mein Mann gerade in einer wichtigen Besprechung. Aber wir haben doch extra ein Gedicht für unseren Lufthelden verfasst. Vielleicht dürfte ich es ihm vortragen. Ach, bitte, Frau Yato, Ihr Mann hat sich so auf meinen Besuch gefreut. Auch wollte ich ein Foto für die Zeitung belichten. Ach so. Ja, ich kann schon die Überschrift lesen. Beim Flughelden Yato zu Haus. Na, wenn das so ist, dann kommen Sie mal rein, Herr Lampe. Danke. Dürfte ich Sie in die Küche bitten? Selbstverständlich. Mein Mann wird gleich bei Ihnen sein. Aber versprechen Sie mir, dass Sie sich kurz fassen, Herr Lampe. Mein Ehrenwort, Frau Yato. Mein Flieger-Ehrenwort. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ja? Den Scharen der Vögel zu folgen. Spürtest du je die Sehnsucht, den Scharen der Vögel zu folgen? Sehr schön, Herr Stegemann. Dich von dem engen Flecken Erde zwischen Häusern und Äckern, wo müde Menschen freudlos ihr Tagewerk verrichten, zu erheben und auf jenem pfadlosen Weg der Sonne entgegen über Meere und Länder ihnen nachzuziehen? Sehr schön, Ihre Worte. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin im Toilettenhaus meiner Großeltern geboren. Wo? Karl! Olga, Ein Mann vom Anzeiger wartet im Flur auf dich. Er will ein Foto von dir für die Zeitung machen. Du wirst es nicht glauben, wo Herr Stegemann zur Welt gekommen ist. Herr Lampe hat nicht viel Zeit, Karl. Karl Jato? Schon gut, Olga, schon gut. Herr Stegemann, ich glaube, es war tatsächlich ein Echo, eine Stimme. Eine wirkliche Stimme. Karl! Ein Echo! So. Wo waren wir stehen geblieben, Herr Stegemann? Im Toilettenhaus meiner Großeltern, Frau Jato. Richtig. Im Toilettenhaus Ihrer Großeltern? Pellkartoffeln und Regenwürmer. Ganz recht, meine Freunde. Iktomi sprach zu Sitting Bull in einer geheimen Sprache, die einzig und allein nur ein spiritueller Geist wie Sitting Bull verstehen konnte. Also folgendes, sagte er zu Sitting Bull. Da spricht er, unser großer Bär, der zupackt. In jeder Zeit des Lebens begegnen uns Kräfte, einige gute und einige schlechte. Hau! Pellkartoffeln und Regenwürmer, sagt ihr. Pellkartoffeln und Regenwürmer. Sitting Bull, ich staune. Hau! Sitting Bull will es euch so erklären. Wenn ihr den guten Kräften zuhört, werden sie euch in die richtige Richtung lenken. Hört ihr aber auf die schlechten Kräfte, werden sie euch verletzen und fehlleiten. Versteht ihr mich? Deutschland, Deutschland. Stellen Sie sich das vor, Herr Jato. Das Lied der Deutschen klingt auf. Die Ehrenwache am Jato-Denkmal, die SA und die Angehörigen des Luftsportverbandes stehen stramm. Ehrengäste und Zuschauer haben die Hand zum deutschen Gruß erhoben, als es in den grauen, regnerischen Oktobertag klingt. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Das Wetter, fast wie damals, ziemlich kühl und trüb. Jawohl, das ist es schon seit Tagen, Herr Jato. Aber der Wind hat gedreht, Süd und Südwest. Ja, leichte Regenschauer. Ich lasse den Motor anlaufen. Langsam setzt sich die Flugschraube in Bewegung. Sagen Sie, Herr Lampe, was glauben Sie? Bin ich vor den Gebrüdern weit geflogen? Selbstverständlich, Herr Jato. Selbstverständlich. 18. August 1903. Aber es heißt doch, die Gebrüder Weit waren die Ersten. Ja, aber... Ihr Flug war das erste Mal in der Geschichte, dass eine Maschine mit einem Menschen sich selbst durch ihre eigene Kraft im freien Flug in die Luft erhoben hatte. In waagerechter Bahn vorwärts geflogen und schließlich gelandet war, ohne zum Wrack zu werden. Sie waren der Erste, Herr Jato. Sie. 18. August 1903. Ihr Motor sprang auf. So steht es geschrieben, Herr Jato. Er fauchte ein paar Mal, lief leer. Der Propeller wurde erneut angeworfen. Wieder knarrte der Motor. So muss es gewesen sein. Und dann, plötzlich, gab es einen energischen Ruck. Orville Wright eroberte mit dem Flyer die Lüfte. Was? Nein! Der Apparat rollte auf seinen gummibereiften Rädern durch den tiefen Sand, Herr Jato. Staub wirbelte nach hinten und die Maschine erhob sich gegen den Wind. Die Gebrüder Wright flogen an diesem Tag zweimal. Und dann, Herr Jato, dann haben Sie das einzig Richtige getan. Im Namen der Menschheit will ich sagen, Sie haben das Höhensteuer gestellt. Zweimal? Sie stellten das Höhensteuer und wirklich, der Doppeldecker löste sich von der Erde. Sie fliegen. Sie gleiten knapp einen Meter hoch langsam dahin. Zweimal. Der erste Flug eines Menschen mit Benzinmotor. Ein Luftsprung. Große Freude. Ein Luftsprung. Der Jato? Große Freude. Saltjo, Tulup, Rittberger, mit welchem Kuriosum hältst du mich heute zum besten Onkelchen? Na warte, ich werde dir deine Salchos und Rittberger schon austreiben, Elli. War das jetzt der allerneueste Flip? Ach, Elli, ich habe dich wirklich gern. Ich dich auch, Onkel Karl, ich dich auch. Ich muss eben zur Tür, Herr Stegemann. Dann erzählen Sie mir weiter. Ja, bis gleich. Ja, der Mond der fliegenden Enten. Wahrscheinlich meinte er die Viecher im Garten. Na, hüpf schon rüber über den Zaun. Ach, Herr Stegemann. Ja? Wenn Sie mögen, schauen Sie sich doch den Traumfänger dort im Fenster an. Mhm. Wunderschön, nicht wahr? Ja. Ist von unserer Nichte Ellie aus Amerika. Sieh mal an. Die Wilden dort benutzen sowas einfach köstlich. Ach, bis gleich, Herr Stegemann. Ich komme ja schon. Ich fliege. Ein Traumfänger. Wen haben wir denn da? Ein Rabe. Ein Rabe auf der Schulter eines Wilden. Ein Traumfänger. Iktomi sprach mit Sitting Bull über den Kreis des Lebens, meine Lieben. Wie wir unser Leben beginnen, als Säuglinge und weiter zur Kindheit und uns dann zum Erwachsenenalter entwickeln. Schau, Stegemann, das Netz ist ein perfekter Kreis. Aber da ist ein Loch im Zentrum des Kreises. Ein Loch. Zuletzt kommt auch ihr in ein Alter, meine Lieben, wo auf euch aufgepasst werden muss wie auf Säuglinge, um den Kreis wieder zu schließen. Eine Filiale der Wüste Sahara. Herr Jato, geht es Ihnen nicht gut? Soll ich Ihre Frau... Nein, nein, es geht schon. Entschuldigen Sie, wo waren wir doch gleich stehen geblieben? Bei der Wüste Sahara. Richtig. Dieser knietiefe Flugsand ist in der Nähe Hannovers ein Unikum, ein geologisches Wunder und, ich wiederhole mich, eine Filiale der Wüste Sahara. Eine Filiale der Wüste Sahara. Die Heide eignet sich zu Flugversuchen ganz vorzüglich, Herr Lampe. Da weder Bahn noch Wald noch Häuser in der Nähe sind und sie in wenigen Minuten mit der Straßenbahn zu erreichen ist. Jedenfalls gibt es in Hannover keinen geeigneteren Flugplatz. Schreiben Sie das. Keinen geeigneteren Flugplatz. Die Versuche fanden auf dem Exerzierplatz der hannoverschen Garnison, der Fahrenwalder Heide, statt, wo ich eine geräumige Halle besaß. Der Jato-Schuppen. Heute leben meine Enten drin. Ikaros, Orville und Holle. Für die Ewigkeit festhalten. Karl, Karl, mein Gott. Obersturmführer Donnerstmark ist eingetroffen und wünscht dir im Namen des Führers eine Urkunde zu überreichen. Im Namen des Führers? Herr Lampe. Zu Ihren Diensten. Sie sind doch Fotograf, habe ich recht? Naja. Das ist prima. Ganz famos. Dann werden Sie den Moment der Übergabe für die Ewigkeit festhalten. Kommen Sie. Wie Sie wünschen. Ach, lieber Führer, sei so nett. Zeig dich mal am Fensterbrett. Zeig dich mal am Fensterbrett. Heil Hitler! Im Namen der gesamten SA gratuliere ich zum 60. Geburtstag, Herr Jato. Warum schreien Sie denn so? Ist was passiert? Im Namen von Hauptmann Homburg und der gesamten SA herzlichen Glückwunsch, Herr Jato. Es ist die Ehrenpflicht eines jeden guten Hannoveraners, den Beweis zu liefern, dass er sie liebt und niemals vergessen wird. Heil Hitler! Lieber Führer, sei so nett. Zeig dich mal am Fensterbrett. Herr Donnersmarck, haben Sie sich schon mit Herrn Stegemann bekannt gemacht? Er spielt Trompete. Stegemann, aber... Da ist ja der Held des Tages. Was? Ach, dann müssen Sie also Karl Jato sein. Ganz recht, Herr Donnersmarck. Das ist mein Mann. Ein toter Rabe. Ich bitte um Haltung. Stillgestanden. Rabe Gall. Man schickt das Jahr 1903 nach Christi Geburt in der Regierungszeit des dritten deutschen Kaisers Wilhelm II. Als ein alter Traum der Menschheit in Erfüllung ging. Auf der Fahrenwalder Heide nördlich Hannovers gelang es dem hannoverschen Stadtinspektor Karl Jato, sich mit einem von ihm erdachten und erbauten Flugzeug mit eingebautem Motor als erster der Menschheit vom Boden zu erheben. Herr Lampe, das Foto! Natürlich, Frau Jato, natürlich, sofort! Aus Anlass der 30-jährigen Wiederkehr dieses für die gesamte Fliegerei der Welt so bedeutungsvollen Tages setzen ihm angesehene Bürger der Stadt ein Denkmal an der Stätte seines Wirkens. Unter der Führung des Reichspräsidenten von Hindenburg und seines Volkskanzlers Adolf Hitler. Bitte alle so stehen bleiben und einmal lächeln. Na, wo ist das Vögelein? Ein Beweis für Existenz. Du hast mich gerufen? Ich möchte noch einmal fliegen, Rabe Gall. Fliegen? Hast du Flügel? Aber Rabe Gall, so wie wir schon einmal geflogen sind, wir beide. Wir beide? Ich hielt mich an deinen Flügeln fest und du flogst. Ich flog? Und das wäre sehr unvorsichtig. Wenn du nun losließest... Ich lasse nicht los. Mein Ehrenwort. Ein riesiger schwarzer Vogel. Ja, doppelt hält besser. So, meine Herren, nehmen Sie Platz. Ein kleines Likörchen zur Feier des Tages, natürlich. Ich bin zwar im Dienst, aber nun gut. Darf ich fragen, wer Sie sind, mein Herr? Sie dürfen. Aber Herr Donnersmarck, das ist der berühmte Verleger Paul Stegemann. Sehr erfreut, Herr Stegemann. Donnersmarck. Herr Stegemann verlegt nationalsozialistische Schriften, Herr Donnersmarck. Prost, die Herren. Auf den deutschen Aviator Karl Jato. Prost. Prost, Prost. Prost. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Stark in seinem Geiste, stark in seinem Willen. Stark in seiner Beharrlichkeit. Stark im Ertragen aller Opfer. Herr Jato, hängen Sie da doch nicht so untätig in den Seilen. Nee. Nehmen Sie sich ein Beispiel an José Werner Jorns, der seinerzeit die Leiche von Albin Horn, Ihrem Piloten, unter den Trümmern hervorzog. Herr Jato! Herr Jato, Haltung! Herr Jato! Aufwachen! Eine Feder hat aufrecht auf dem Kiel gestanden und sich gedreht. Was? Wo? Auf dem Fensterbrett. Der Führer. Das war der Führer. Ruhe. Und was für ein Luftwirbel hat sie bewegt, Herr Jato? Mir kommt es völlig windstill vor. Hier liegt eine Feder. Was für ein Vogel? Ein Strauß, möchte ich meinen. Zeigen Sie her. Das ist keine Straußfeder. Ein schwarzer Schwan. Ein Riesenrabe, würde ich sagen. Ein Vogel mit solchen Federn gibt es nicht. Wahrscheinlich ist es eine künstliche Feder. Nein, sie ist nicht künstlich. Ist das nicht alles etwas merkwürdig? Ein bisschen unheimlich. Ich habe das Gefühl, es stünde jemand hinter uns. Was? Ein riesiger schwarzer Vogel. Er könnte mich packen und forttragen. Keine Halluzinationen. Es steht niemand hinter uns. Ruhe, beruhigen Sie sich alle. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Herrn Stegemann. Richtig. Meine Dame, meine Herren. Zur Feier des Tages habe ich es mir nicht nehmen lassen, unserem Geburtstagskind eine kleine Freude zu machen. Spreche Sie. Auf der hiesigen Völkerschau habe ich jenen Wilden ausfindig gemacht, der seinerzeit Herrn Jato seine große Zukunft weissagte. Der Häuptling der Sioux-Indianer, Sitting Bull. Wer? Der große Bär, der zupackt. Nie gehört. Der Wilde aus dem Buch, Herr Donnersmarck. Was für ein Buch? Ikaros lebt. Herr Donnersmarck, Ikaros lebt. Die Anwendung von Rädern. 3, 2, 1. Los. Lauf, Karl. Lauf, Karl. Lauf. Meine Damen, meine Herren, öffnen Sie nun Ihre Augen und staunen Sie. Direkt von der hiesigen Völkerschau. Oh, mein Gott. Tada. Lauf, Karl. Lauf. Frau Jato. Ein echter Wilder. Der große Bär, der zupackt, Frau Jato. Also. Frau Jato, dürfte ich jetzt wohl... Lauf, Karl, lauf. Wer sind Sie eigentlich, wenn die Frage erlaubt ist? Das ist Sitting Bull. Walter Lampe. Der den Geistertanz der Sioux-Indianer zeigt. Schneller. Flieg schon. Zu Ihren Diensten, Herr Donnersmarck. Ich wollte für den Herrn Jato ein selbstverfasstes Gedicht vortragen. Ja, worauf warten Sie denn dann? Hopp, hopp, junger Mann. Keine Müdigkeit vortäuschen. Auf den jungen Poeten. Es lebe die deutsche Dichtung. Flieg schon, du blödes Ding. Flieg schon. Am Ehrentag des Meisters tritt an die Fliegerschar zu danken mit Begeisterung dem kühnen deutschen Aar. Für all die Mühe und Opfer, die er gebracht einmal, weihen ihm die Kameraden ein stolzes Ehrenmal. Bravo! Ja. Bravo! Ganz vorzüglich, junger Mann, ganz vorzüglich. Ich danke Ihnen. Ein Mann vom Fach. Ja. Also Herr Lappe, nicht wahr? Herr Jato. Herr Jato. Da rollt er dahin, der kühne deutsche Arr. Ach, was sagen Sie? Er fliegt. Der Teufelskerl fliegt. Ein wahrer Vampir, dieser Jato. Wie heißt es doch schließlich? Und oben aus der klaren Luft dringt jetzt des Propellers Geräusch. Der Mond der fliegenden Enten. Glück ab. Du hast's geschafft, Jato. Hör doch. Von der Lister Kirche schlägt die Uhr die 10. Morgenstunde. Und der Nebel hat sich gelichtet. Und schau, Jato, die rote Flagge an deinem alten Schuppen macht hin und wieder Wehversuche. Und ein roter Wimpel bedeutet, es wird bestimmt geflogen. Das ist der Mond der fliegenden Enten, Jato. Das ist er. Und jetzt flieg weiter. Flieg weiter. Repeating, repeating, repeating, repeating, repeating. Der Mond der fliegenden Enten. Hörspiel von Matthias Caro. Es sprachen Karl Jato, Karl-Heinz Koinski. Rabe Gall, Hans Diehl. Sitting Bull, Carsten Treuke. Olga, Gisela Fritsch. Stegemann, Udo Schenk. Obersturmführer Donnersmarck, Andreas Mannkopf. Schüler Lampe, Florian Lukas. In weiteren Rollen Jennifer Antoni, Joel Eisenblätter, Leona Nadebohr und Chris Pichler. Musik Jakob Diehl. Ton Peter Kainz. Regieassistent Susanne Franzmeier. Regie Robert Schön. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010. Auf dem Mond landen zwei seltsame Gestalten, die der Autor Raoul Hausmann erfunden hat, in satirischer Anlehnung an einen bekannten Stoff von Maurice Maeterlinck. Bei ihm heißen die beiden Figuren Pelléas et Mélisande. Raoul Hausmann hat sie umgetauft in Palisander und Melasse. Es handelt sich um ein schönes Stück Holz in Form einer Schale und eine süße Melone, die auf ihm ruht. Die Explosion der Zentralheizung katapultiert beide auf den Mond. Ein schöner Stoff für Heinz von Kramer, der das Ganze zu einem üppigen Science-Fiction-Hörspiel ausbaute. Zu hören am kommenden Sonntag, dem 12. Dezember um 18.30 Uhr hier im Deutschlandradio Kultur. Unser Hörspiel am nächsten Mittwoch, dem 15. Dezember, heißt Zurück in die Königsallee und stammt von Peer Schreiner. Wir senden es um 21.33 Uhr.